So, okay, alles klar. Wir nehmen den nächsten Anrufer dran. Wer? Hallo, hier ist... Knobel, ist da Knobel? Hallo, hier ist die Kathi. Hi, Kathi. Wie geht's euch? Gut, und dir? Ja, mir geht's gut. Ja? Was machst du denn? Bitte? Was machst du denn gerade? Mensch, ich hab eine Filmmatte geschrieben. Mein großer Bruder guckt immer dieses Internet hier, Telefon, und ich dachte mir, da ruhe ich mal an. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Sag mal, wie alt bist du? Ja, ich hätte auch aufgelegt. Das hättest du nicht fragen dürfen. Ich meine, ist ja voll Wayne eigentlich, ne? Ob sie, Wayne interessiert das mal. Ja, ob sie eine 5 in Mathe gekriegt hat.